Angesichts der ungleichen Kämpfe in Kroatien drängt die EG auf eine rasche Verhandlungslösung. Schon für kommenden Samstag will sie eine Jugoslawien-Friedenskonferenz einberufen, und zwar in Den Haag, wo die Außenminister der EG heute darüber berieten. Aber das war nicht der einzige Beschluss dieser Sonderkonferenz. Burkhard Birke in Den Haag. Wie wollen die EG-Minister die kämpfenden Parteien an einen Tisch bekommen und wie will man einen effektiven Waffenstillstand garantieren? Nun, an einen Tisch will man die Partner, die Konfliktparteien dadurch bekommen, indem man sie bei ihrem Wort nimmt, bei dem Wort, das sie ja noch letzte Nacht ganz früh in der Nacht von Sonntag auf Montag gegeben haben, und zwar dem EG-Vorsitzenden Hans van den Broek, dem niederländischen Außenminister. Sie haben sich ja dazu bereit erklärt, Waffenstillstand einzuhalten in Kroatien und haben sich auch zu dem Prozedere festgelegt, das die EG ja vorgeschlagen hat, für den Friedensprozess in Jugoslawien, also auch zur Friedenskonferenz. Ein erneuter Appell ist also demzufolge heute nochmal von den 12 Außenministern der Gemeinschaft aus Den Haag nach Jugoslawien gegangen, an die Konfliktparteien doch endlich den Waffenstillstand einzuhalten. Morgen früh werden 2 Dutzend Beobachter schon in die Krisenregion fahren, um den Waffenstillstand zu überwachen, und gedacht ist ja auch an insgesamt eine Mission von 200 Beobachtern, nicht nur aus Kreisen der EG, sondern auch aus anderen KSZE-Staaten, wie etwa Polen, der CSFR, Schweden und Kanada. Was geschieht denn, Herr Birke, wenn die Serben wie schon zuvor die Waffenruhe nicht einhalten? Gibt es eine Art zeitliches Limit für die Geduld der EG-Minister in dem Sinn, dass sie zur völkerrechtlichen Anerkennung Kroatiens und Sloweniens schreiten, wenn Belgrad den Krieg fortsetzt? Soweit ist man wohl bei der EG noch nicht. Man setzt wohl ganz auf die Friedenskarte, die man jetzt gezogen hat. Man sieht darin buchstäblich die letzte Hoffnung, dass nun doch noch auf friedlichem Wege und ohne so weitreichende Schritte wie eine völkerrechtliche Anerkennung zu bewerkstelligen. Die völkerrechtliche Anerkennung von Slowenien und Kroatien bleibt dennoch im Raum stehen, sozusagen als letztes Drohmittel der Gemeinschaft und vielleicht auch der internationalen Staatengemeinschaft. Soweit will man aber nicht gehen. Es wird eine Friedenskonferenz geben und es werden die Friedenswilligen in jedem Fall daran teilnehmen. Das hat ja auch schon der Außenministerrat der letzten Woche so vorgesehen, und es wird also in jedem Fall eine Friedenskonferenz geben, ob die Serben nun daran teilnehmen oder nicht. Nur wenn sie nicht daran teilnehmen, wären sie natürlich international isoliert und würden eben am Pranger stehen. Wenn man mit der Anerkennung Kroatiens und Sloweniens gewissermaßen droht, hat man doch sicher auch weiter gedacht an die Möglichkeiten, die sich nach oder durch eine solche Anerkennung ergeben könnten. Sind dabei zum Beispiel die Lieferungen von Verteidigungswaffen? Noch droht man ja nicht und noch denkt man noch nicht konkret an eine Anerkennung, aber die Anerkennung wäre natürlich die einzige Art und Weise, wie man in diesen ja noch internen Jugoslawien-Konflikt hineinkommen könnte durch internationale Organisationen. In dem Moment, wo eine breite Zahl von Staaten Slowenien und Kroatien anerkennen würde als unabhängige Staaten, gäbe es natürlich die Möglichkeit, über die UNO, über andere Mechanismen nun den Konflikt aufzurollen, das Blutvergießen zu verhindern. Ob man dann natürlich gleich dran denkt, Verteidigungswaffen zu liefern, ist eine andere Frage. Soweit will man in den Kreisen der EG momentan nicht denken. Man setzt ganz auf den Friedensprozess, auf die Vermittlungskommission, die ja einberufen werden soll im Rahmen der Friedenskonferenz, auf den letzten Hoffnungsfunken, der hier noch besteht, auf eine friedliche Lösung, eben durch die Konferenz. Das war Burkhard Birke, besten Dank nach Den Haag. In Prag trat heute Abend ebenfalls ein internationales Gremium zusammen, um über die Lage auf dem Balkan zu beraten, nämlich die KSZE. Die Bevollmächtigten der KSZE begrüßten die Beschlüsse der EG-Minister. Aus Prag dazu Jan Metzger. Dass man sich so schnell geeinigt hat, sagen KSZE-Diplomaten, das zeigt, dass sich die internationale Meinung zu Jugoslawien jetzt zusammenfindet und dass allgemein die Auffassung herrscht, so kann es nicht weitergehen. Wer jetzt bei den internationalen Friedensbemühungen nicht mitmache, der isoliere sich völlig. Diese hoffnungsvolle Interpretation gilt einer Erklärung, die die 35 KSZE-Delegationen am Abend in Prag nach nur 2 Stunden Diskussion einstimmig verabschiedet haben, also auch mit dem Einverständnis der Gesandten aus Belgrad. Darin wird noch einmal der schreckliche Verlust an Menschenleben in Jugoslawien bedauert, und es wird betont, dass die Eroberung von Gebieten oder Grenzveränderungen innerhalb des Landes mit Gewalt inakzeptabel seien. In für die KSZE-Diplomatie starken Worten wird auf die strikte Einhaltung der vorgestern abgeschlossenen Feuerpause bestanden. das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den jugoslawischen Konfliktparteien, das die Ausweitung der europäischen Beobachtermission auf Kroatien vorsieht und den Einschluss von KZE-Staaten, die nicht Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft sind, begrüßen die 35 Delegationen. Gleichzeitig verlangen sie von allen politischen und militärischen Autoritäten in Jugoslawien, dass sie mit den Beobachtern ohne Einschränkung zusammenarbeiten und für deren persönliche Sicherheit garantieren. Wer immer gegen die Bestimmungen des Belgrader Abkommens verstoße, heißt es weiter, der müsse dafür die vollen Konsequenzen tragen. Zum Schluss der Erklärung dann wörtlich, die hohen Beamten der KZE unterstützen aufs Wärmste die Initiative der Europäischen Gemeinschaft zur Einberufung einer Jugoslawien-Konferenz. Die Beschlüsse der EG-Außenminister in Den Haag von heute Nachmittag haben den Ausgangspunkt für die dritte KZE-Krisenrunde zu Jugoslawien gesetzt. In der kurzen allgemeinen Diskussion, so war aus der Konferenz zu hören, hätten alle Redner die Aktionen der 12 unterstützt, auch der Leiter der jugoslawischen Delegation. Die KZE wird sich jetzt ebenfalls auf diese Initiative konzentrieren und versuchen dazu beizutragen, dass sie ihren gegenwärtigen Schwung behält. Der einzig erfolgversprechende Weg, so KZE-Diplomaten, sei im Moment die volle Unterstützung der EG und ihres Weges zur Lösung der Krise. Für alle weiteren Schritte sei allerdings entscheidend, dass die Feuerpause eingehalten wird.